Eine unmögliche Verzauberung. Es war einmal ein König, der von seinem Volk sehr geliebt wurde. Und auch er liebte seine Untertanen sehr. Er führte ein sehr glückliches Leben, nur hatte er die größte Abneigung dagegen, zu heiraten und fühlte auch nie den geringsten Wunsch, sich zu verlieben. Seine Untertanen flehten ihn an, zu heiraten. Und schließlich versprach er ihnen, dies zu versuchen. Also entschied er sich, das Land zu bereisen, in der Hoffnung, die richtige Person zu treffen. So machte er sich auf die Suche nach der Liebe, an der nur sein Kammerdiener teilnahm, der zwar nicht klug, aber sehr vernünftig war. Der König erkundete mehrere Länder und tat alles, was er konnte, um sich zu verlieben. Aber vergeblich. Als sie am Ende seiner zweijährigen Reise nach Hause zurückkehrten, hörten sie plötzlich das durchdringende Geräusch von schreienden Katzen. Der schreckliche Lärm wurde immer lauter, bis sie 100 riesige spanische Katzen sahen, die über den Weg marschierten. Sie liefen dicht beieinander, alle in die gleiche Richtung. Sie wurden von zwei riesigen Affen in lila Anzügen verfolgt, die auf englischen Doggen ritten und schrille Töne mit ihren Spielzeugtrompeten von sich gaben. Ich bin ein riesiger Affe im violetten Anzug, der auf einer englischen Dogge reitet. Es folgten 20 oder mehr Zwerge, die auf Wölfen und Katzen saßen, alle in lilafarbenen Seidenkostümen, wie die Affen gekleidet. Und der König und sein Kammerdiener standen verwirrt vor einer so ungewöhnlichen Szene. Einen Moment später sahen sie eine schöne junge Frau auf einem Tiger reiten. Als er sie sah, war er verzaubert und sein Herz verloren. Wer war denn diese Schönheit? Zu seiner Freude sah er, dass einer der Zwerge hinter den anderen zurückgeblieben war. Wer war die Frau, die den Tiger ritt? Prinzessin Multinosa, die Tochter des Königs, in dessen Land du lebst. Sie ist sehr jagdbegeistert und verfolgt begeistert Kaninchen. Wo geht es zum Hof dieses Königs? Schnell bitte! Nach ein paar Stunden erreichten sie die Hauptstadt und er präsentierte sich sofort dem König und der Königin. Als er seinen eigenen Namen und den seines Landes erwähnte, wurde er mit offenen Armen empfangen. Herzlichen Glückwunsch zu einer erfolgreichen Jagd, Prinzessin. Sie antwortete kein Wort. Er war überrascht, dass sie während des Essens nie sprach. Manchmal schien es, dass sie sprechen wollte, dann aber nahm ihr Vater oder ihre Mutter sofort das Gespräch wieder auf. Sie ist so hübsch. Hast du noch nie eine solche Schönheit in deinem Leben gesehen? Warum bist du sauer? Die Prinzessin ist sicher schön genug? Das ist wahr. Aber um in der Liebe glücklich zu sein, braucht es mehr als Schönheit. Um die Wahrheit zu sagen, es fällt mir schwer, ihr Verhalten zu verstehen. Unsinn! Das ist doch nur ihr Stolz und ihre Würde und sonst nichts weiter. Ich halte die Sorgfalt, mit der verhindert wird, dass sie spricht, für sehr verdächtig. Dieser Hinweis des Kammerdieners war zwar vernünftig, doch diese Art von Mahnung verstärkte nur die Liebe im Herzen der betroffenen Person. Schon am nächsten Tag hielt er um die Hand der Prinzessin Multinosa an. Sie wurde ihm unter zwei Bedingungen gewährt. Zum einen, dass die Hochzeit schon am nächsten Tag stattfinden sollte. Zum anderen, dass er nicht mit der Prinzessin sprechen dürfte, bis sie seine Frau wäre. Trotz der Einwände seines Kammerdieners stimmte er zu, sodass das erste Wort, das er von seiner Braut hörte, war das Ja, das sie bei der Trauung sprach. Die Ängste des Kammerdieners erwiesen sich nur als allzu wahr. Ihre Königin verhielt sich ihrem ganzen Hof gegenüber höchst unangenehm, trotzig und böse. Eines Tages, als sie ausritt, traf sie eine arme alte Frau, die die Straße entlang ging und einen Knicks machte, dann weiterging. Plötzlich schrie die Königin: Weißt du nicht, dass ich eine Königin bin? Wie kannst du es wagen, nicht einen tiefen Knicks zu machen? Eure Hoheit, ich habe nie gelernt, wie man einen Klecks misst. Aber ich möchte Ihnen dennoch Respekt zollen. Bindet sie sofort an mein Pferd und ich bringe sie sofort zum besten Tanzmeister der Stadt, um zu lernen, wie man einen richtigen Klecks macht. Ich werde von Feen geschützt. Ich werde von Feen beschützt. Fesselt sie! Gut, aber du wurdest gewarnt. Aber als die Königin im Pferd drängte, rührte es sich nicht. Vergeblich trieb sie es an. Doch dann verwandelte es sich in Bronze. Was in aller Welt? Böse Frau, unwürdig deiner Krone. Ich wollte mir selbst ein Urteil bilden, ob das wahr ist, was ich von dir gehört habe. Jetzt habe ich keine Zweifel mehr daran. Und du wirst nicht mehr über Feen lachen. Placida erzählte der Feenkönigin von Mutinosas Abenteuer. Und die Königin schlug vor, Mutinosa in Bronze zu verwandeln. Aber Placida, die freundlich und sanft war, flehte um ein milderes Urteil. Also wurde beschlossen, dass Mutinosa auf Lebenszeit ihre Sklavin werden sollte, es sei denn, sie bekäme ein Kind, das ihren Platz einnehme. Von Rechts wegen solltest du mein Diener sein, aber da du königlich erzogen worden bist, wird das zu schwer für dich sein. Deshalb musst du nur mein Zimmer fegen und meinen kleinen Hund waschen. Mutinosa brachte ein hübsches kleines Mädchen zur Welt. Und als es ihr wieder gut ging, hielt die Fee ihr einen Vortrag über ihr vergangenes Leben. Sie nahm ihr das Versprechen ab, sich besser zu verhalten und schickte sie zurück zum König. Placida gab sich nun ganz der kleinen Prinzessin hin und überlegte, welche der Feen sie als Patin einladen würde, um das beste Geschenk zu erhalten. Schließlich entschied sie sich für zwei freundliche Feen. So beschlossen sie, alles für sie zu tun, was sie konnten. Und sie nannten sie Graziella. Ihr wisst, liebe Schwestern, dass die häufigste Form der Boshaftigkeit oder Bestrafung unter uns darin besteht, die Schönheit in Hässlichkeit, die Klugheit in Dummheit oder die Form eines Menschen zu verwandeln. Ich denke, der beste Plan wird sein, dass eine von euch ihr die Schönheit und die andere den guten Verstand gibt, während ich darauf achten werde, dass sie nie in eine andere Form verwandelt wird. Die beiden Patinnen stimmten zu. Und sobald die kleine Prinzessin ihre Geschenke erhalten hatte, gingen sie fort. Placida gab sich der Erziehung des Kindes hin. Und es gelang ihr gut. Die kleine Graziella wurde so reizend, dass sich ihr Ruhm bereits als Kind im Ausland verbreitete. Aber zu sehr. Eines Tages wurde Placida von einem Besuch der Feenkönigin überrascht. Ich habe von der Behandlung Mutinosa gehört und war überrascht. Sie haben sie zu sanft behandelt. Ich komme jetzt, um unser Unrecht an ihrer Tochter zu rächen. Sie aber haben dafür gesorgt, dass sie schön und klug geworden ist und keine Formänderung unterliegt. Sie kommt in ein verzaubertes Gefängnis, das sie nicht verlässt, bis sie sie in die Arme eines Geliebten befindet, der sie liebt. Meine Pflicht ist es, dafür zu sorgen, dass das nie passieren wird. Als sie fast erwachsen war, war Graziella nicht nur sehr erfolgreich, sondern auch ein sehr süßes Mädchen. Bonetta, komm, schau! Was könnte das sein? Es muss ein Meermann sein. Ein Meermann? Hinunter, um ihn von nah zu sehen. Er trug einen Weidenkorb mit seltenen Muscheln, die er der Prinzessin präsentierte. Was für eine schrecklich aussehende Kreatur das war. Ich nehme an, nicht alle Männer sind wie er. Nein, in der Tat. Graziella nahm höflich einige Geschenke an, die er mitgebracht hatte. Danach kam er jeden Abend und blies auf seiner Muschel, stellte sich unter das Fenster der Prinzessin und genoss es, wenn sie sich vom Balkon zu ihm verbeugte. Aber sie würde nie zum Eingang hinuntergehen. Dieser Turm ist genau der richtige Ort für uns, denn wir können nicht außerhalb des Wassers leben. Bonetta lud sie ein und sie begaben sich in einen Raum in der unteren Ebene, die vollständig mit Wasser gefüllt war. Zweifellos, Madame, haben Sie das Leben an Land aufgegeben, um den Massen von Liebhabern zu entkommen. Aber mein Bruder stirbt bereits jetzt an der Liebe zu ihm. Die Prinzessin erzählte der Meerjungfrau ihre ganze Geschichte, die ihr versicherte, wie leid es ihr tat. Vielleicht findest du eines Tages einen Weg aus deinen Schwierigkeiten. Ich wage zu sagen, dass nicht alle so abscheulich sind wie der Erste. Wir werden nicht mehr so schrecklich einsam sein. Wie hoffnungsvoll sind die jungen Menschen bei ihrer Suche. Was hältst du von dem Liebhaber, den du hattest? Ich konnte ihn nie lieben, aber er konnte uns von Nutzen sein. Die Meerjungfrau kam oft zurück. Jedes Mal, wenn sie von der Liebe ihres Bruders sprach, und jedes Mal sprach Graziella von ihrer Sehnsucht, aus dem Gefängnis zu entkommen. Nach einem kurzen Gespräch stimmte Graziella zu, ihr das Innere des Turms zu zeigen. Bonetta blieb unten bei der Meerjungfrau. Als sehr kluge Künstlerin malte Bonetta ein Bild von einem hübschen jungen Mann mit schönen lockigen Haar, einem feinen Teint und schönen blauen Augen. Nachdem es fertig war, zeigte sie es Graziella. Ich kann kaum glauben, dass ein Mann geben könnte, der so gut aussieht auf der Welt. Aber ich nehme an, dass ich ihn jemals sehen werde. Also was nützt das? Oh je, ich bin so unglücklich. Nun hatte dieser Prinz von dem verzauberten Turm gehört und war entschlossen, so nah wie möglich heranzukommen. Aber die Besatzung hielt es für zu gefährlich und sein Kapitän protestierte. Du wirst uns in den sicheren Tod führen. Wir ankern am Festland und ich werde dann eine Art Fee suchen, die immer sehr zuvorkommend zu mir war. Der Prinz ankerte an der am nächsten gelegenen Stelle und schickte den Kapitän los, um den Rat und die Hilfe der Fee zu erbitten. Ich habe von dieser Angelegenheit gehört und ich werde eine vertrauenswürdige Taube schicken, um zu testen, ob es eine Schwachstelle gibt, um mich einzuschleichen. Liebe Prinzessin, ich bete dich an und flehe dich an, meine Liebe zu akzeptieren und zu glauben, dass es nichts gibt, was ich nicht tun werde, um dein Unglück zu beenden, Arthur. Du sagst, dass du mich liebst, aber ich kann nicht versprechen, dich zu lieben, ohne dich gesehen zu haben. Schick mir dein Porträt mit diesem Boten. Wenn ich es dir zurückschicke, musst du die Hoffnung aufgeben. Aber wenn ich es behalte, wirst du es wissen. Graziella. Nach einer Stunde Pause wurde der treue kleine Vogel wieder zurückgeschickt und trug ein Porträt des Prinzen. Ich kann dich nur glücklich machen, indem ich dich in einen Vogel verwandle. Aber ich werde mich darum kümmern, dir eine richtige Form zur richtigen Zeit zurückzugeben. Küsschen, küsschen, kleines Vögelchen. Die Prinzessin wurde müde, also legte sie sich auf den Boden. Im selben Moment ging ihr Zauber zu Ende. Und der Turm begann zu beben und sich zu spalten. Bonetta eilte nach oben, damit sie zumindest mit ihrer lieben Prinzessin untergehen könnte. Und genau in diesem Moment kamen die Feen in einem Schlitten aus venezianischem Glas, das von 6 Adlern gezogen wurde, zum Turm. Komm, schnell weg! Der Turm steht kurz davor zu sinken. Sie Sie fanden heraus, dass Königin Mutinosa vor einigen Jahren gestorben war. Aber ihr freundlicher Ehemann König James lebte immer noch friedlich weiter und regierte sein Land gut und glücklich. Er empfing seine Tochter mit großer Freude und die Leute freuten sich sehr über die Rückkehr der schönen Prinzessin. Ihre Hochzeit fand am nächsten Tag statt. Viele Tage wurde gefeiert. Es fanden Bälle, Dinner, Turniere, Konzerte und alle anderen möglichen Vergnügungen statt. Der Prinz und die Prinzessin lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.